Das folgende Hörstück enthält Dinge für Weihnachten, um Weihnachten, über Weihnachten und um das ganze Weihnachtsfest herum. Ursprünglich kreiert für einen Adventskalender. In diesem Sinne wünschen ich, wie auch die Autorin, besinnliche Unterhaltung. Hey, du da. Geh weg, du Penner. Hast du einen Euro für einen alten Friesen? Nee, nix ist mit Euro. Verpiss dich, such dir einen Job oder sowas. Ich hab immerhin noch zu tun, ich muss doch Weihnachtsgeschenke kaufen. Schließlich Weihnachten. Naja, ist ja auch nicht mehr lang hin, ne? Und jetzt schleich dich. Ich weiß, was zu Weihnachten alles so unglaublich. Unglaublich, unglaublich sowas. Wahre Weihnachtsgaben von Sabrina Gleffe. Wisst ihr noch, wie es damals war, als Maria ihren Sohn gebar? Als der Stern am Himmel stand, die Aufregung im ganzen Land? Es gibt darüber viele Geschichten, davon will ich heute aber nicht berichten. Vielmehr soll es heute um die Gedanken gehen, die wirklich hinter Weihnachten stehen. Es geht nicht um Geschenke und Gaben oder darum, ob wir mehr als andere haben. Weihnachten sollen wir an andere denken und etwas aus unserem Herzen schenken. Liebe, Verständnis und davon ganz viel. Menschlichkeit, das hat Weihnachten zum Ziel. Anderen eine Freude machen, mit der Familie singen und lachen. Besinnung für sich und für andere Zeit. Harmonie und Vergebung anstelle von Streit. Gutes tun und Hoffnung geben, nicht nach Anerkennung streben. Das sind die wahren Weihnachtsgaben, von denen wir auch lange danach noch etwas haben. Das war Wahre Weihnachtsgaben, ein Gedicht von Sabrina Gleffe. Straßenpenner und Passant, vorgetragen, Schnitt und Regie von Klaus Schankin. Dieses Hörstück und seine Inhalte fällt zur Verbreitung und Veröffentlichung zu nicht kommerziellen Zwecken unter die Creative Commons Lizenz 3.0. Straßenatmosphäre und weitere Geräusche von GoMixit und freesound.org. Musikzusammenstellungen aus dem Fundus von Jamendo.com mit den Stücken First Noel von Frozen Silence und einen besinnlichen Ausklang und schöne Feiertage mit My Last Minute von Strange Zero.